So we're continuing with this theme, tempting versus testing. Also es geht weiter mit dem Thema Versuchung und Prüfung. And I have two videos I want to show you, but not right yet. Und ich habe zwei Videos, die ich euch gerne zeigen würde, aber noch nicht jetzt. Just for review. Also nur um nochmal zurückzuschauen. Let's go to the first slide. John 6:6. Johannes 6:6. This Jesus was saying to test him. Dies sagte Jesus aber, um ihn zu prüfen. For he himself knew what he was intending to do. Denn er selbst wusste, was er tun wollte. You feed them, Philip. Du, gib ihnen zu essen. The 5,000 people, you feed them. Du, die 5,000, die denen gibst du zu essen. But Jesus knew what he was going to do. Aber Jesus wusste, was er tun wollte. But he was testing Philip. Aber er hat den Philippus getestet. That same word, pyrosmos. Dieses griechische Wort perasmos. Is used in James 1. Wird in Jakobus 1 verwendet. Where it says that God tempts no one. Wo steht, dass Gott niemanden versucht? Exactly the same word. Es ist genau dasselbe Wort. It can be translated test or tempt. Es könnte übersetzt werden mit prüfen oder versuchen. Depends what the motive is. Es kommt darauf an, was die Motivation so dahinter here ist. It's clearly used to test. Und hier wird es eben verwendet, um zu prüfen. But in James 1, God tempts no one. Aber in Jakobus 1 wird es als Versuchung verwendet. And cannot be tempted himself. Dass Gott niemanden versucht und dass er auch nicht selbst versucht werden kann. Now go to slide 3. This was our main verse last week. Das war letzte Woche unser Vers, mit dem wir uns beschäftigt haben. Every translation that I've read uses the word temptation. Jede Übersetzung, die ich gelesen habe, verwendet dieses Wort Versuchen. But I think it's the wrong use. It should be the word testing. Aber ich glaube, dass es eigentlich Prüfung sein sollte. Because if you look at the second part of the verse, which is the next slide. Weil wenn man sich den zweiten Teil dieses Verses anschaut. It says that, but with the testing. Steht, or let's say, but with the temptation, God will provide a way of escape. Da steht, sondern mit der Versuchung, aber ich meine eben Prüfung, auch den Ausgang schaffen wird. That you will be able to endure it. So dass ihr es ertragen könnt. The problem is we don't endure temptation. Das Problem ist, Versuchung halten wir nicht aus. You flee from temptation. Man flieht von der Versuchung. God would never keep us in a situation to endure temptation. Gott würde uns nie in einer Situation belassen, wo wir die Versuchung aushalten müssen. Temptation comes from the devil. Versuchung kommt vom Feind. Or from the flesh. Oder vom Fleisch. Testing comes from God. Aber Prüfung, das kommt von Gott. So it's from two different kingdoms. Also das kommt aus zwei verschiedenen Königreichen. But we're using the same word. Aber es wird im Griechischen dieses selbe Wort verwendet. Go to the slide before that. Let's read it with the word testing. Und wenn wir diesen Vers jetzt lesen mit dem Wort prüfen, as coming from God. Eben von Gott kommend. No testing from God. Keine Prüfung von Gott. Or no testing has overtaken you, but such is common to man. Hat euch ergriffen als nur eine menschliche. But God is using everything. Aber Gott verwendet alles. I mean, how many people have a financial problem tonight? Ich meine, wie viele von euch haben finanzielle Schwierigkeiten how heute? How many people have problem with one of their parents? Oder Schwierigkeiten mit einem Elternteil? Or with an older brother? Oder mit einem älteren Bruder? I mean, we all have the same issues, you know? Ich meine, wir haben alle ähnliche Probleme. How many people tend to be insecure? Oder wie viele von euch haben Probleme mit Selbstvertrauen? Don't like the way they look. Oder mögen nicht, wie sie aussehen. I mean, it's all common. Das ist uns allen sehr ähnlich. And God is faithful. Aber Gott ist treu. Who will not allow you to be tested beyond what you are able to bear. Der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen geprüft werdet. Life is a test. Das Leben ist ein Test. God is testing every human being. Gott prüft jedes einzelne Lebewesen. With this issue of sin. Mit der Sünde. Every human being, no matter what culture, what generation, what language. Jeder Mensch, egal in welcher Kultur er aufgewachsen ist, welche Sprache er spricht. Or what religion. Oder welche Religion er hat. Has to deal with the sin issue. Muss mit der Sündennatur, muss sich damit auseinandersetzen. And God tests every human being that walks the face of this earth. Und Gott prüft jeden Menschen. What are you going to do with the sin issue? Was machst du mit der Sünde? Are you gonna live in denial? Wirst du sie einfach abstreiten? And live in some kind of human righteousness? Und irgendwie deine eigene Gerechtigkeit that says, bauen? I think I'm good enough. Die irgendwie besagt, ich bin gut genug. Like Luke 18. Wie in Lukas 18. Lord, God, I thank you that I'm not like them. Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die. I tithe. Ich gebe den Zehnten. Synagogue. Ich gehe in die Synagoge. I fast. Ich faste. I think I'm okay. Ich glaube, ich bin ganz okay. I'm better than them. Ich bin besser als die. So if one of them make it, then I'm surely going to make it. Also wenn die es schaffen, dann schaffe ich es auch. That's denial. Das ist Verleugnung. Because the Bible says that the sin issue is to bring us to mercy. Weil die Bibel sagt, dass die Sünde uns zu Barmherzigkeit führt. Because God is using sin that the whole world would know that they are guilty. Weil Gott verwendet die Sünde, um uns zu zeigen, dass wir schuldig sind. And many people, most people will fail this test. Und die meisten Menschen werden bei dieser Prüfung durchfallen. They will live in denial. Sie werden es einfach abstreiten. Or they will deflect their guilt. Oder sie werden die Schuld irgendwo anders hin projizieren. But the last thing that they will do is humble themselves before God. Aber das Letzte, was sie machen werden, ist, sich vor Gott zu demütigen. And the way to pass the test, und der einzige Weg, durch diese Prüfung zu kommen, is to do what the guy did in Luke 18. Ist das zu machen, was in Lukas 18 passiert ist. He humbled himself and said, he said, God, be merciful to me, the sinner. Er hat sich gedemütigt vor Gott und hat gesagt, zeig mir deine Barmherzigkeit, Gott, ich bin ein Sünder. The worst thing to do, because what if God is not merciful? Und das klingt irgendwie schlimm, weil was passiert, wenn Gott keine Barmherzigkeit hat? Don't do that. Mach das doch nicht. God doesn't really know how bad you are. Ich meine, Gott weiß doch nicht wirklich, wie schlimm du bist. Tell him how bad, then you could get in trouble. Wenn du es ihm sagst, dann könntest du Schwierigkeiten kriegen. Play it down, play it down. Mach es irgendwie kleiner. You have to go before God now. Play it down. Geht zu Gott, aber mach es ein bisschen kleiner. I tried my best. Yeah. Ich habe mein Bestes gegeben. I'm not so bad. Ich bin gar nicht so schlecht. You could use someone like me. Du könntest jemanden wie mich schon gebrauchen. Is that what you want to hear? Am I getting through? Verstehst du? I made a few mistakes. I mean, but you know. Ich meine, ich habe ein paar Fehler gemacht. Pretty good guy. Aber ich bin eigentlich ganz okay. Your kingdom could use somebody like me. In deinem Königreich könntest du mich schon gebrauchen. You think I'm passing the test? Glaubst du, ich komme gerade durch? You completely fail the test. Da würdest du durchfallen. And the guy comes before God and says, God, I'm not worthy. Und der Mann in Lukas 18, der kommt vor Gott und sagt, anything. Ich bin's nicht wert. I am sinful through and through. Ich bin sündig durch und durch. I deserve to be separated from you from all eternity. Ich verdiene es, von dir getrennt zu sein für alle Ewigkeit. I'm sorry. Es tut mir leid. I'll leave now. Ich gehe jetzt. Goodbye. Tschüss. God says, no. You und Gott come sagt, here. Nein, Moment. You've passed the test. Du bist durchgekommen. What? I'm the Was? Worst. Ich bin der Schlimmste von allen. You pass. Nein, du bist durchgekommen. Everybody's being tested. Jeder wird geprüft. Satan is tempting, God is testing. Satan versucht und Gott prüft. Last week I showed you a video about Cody, how he knows the difference between testing and tempting. Letzte Woche habe ich euch ein Video gezeigt über Cody und wie er diesen Unterschied begreift. So I decided I'd make another video. Und jetzt habe ich beschlossen, ein zweites Video zu machen. Now before Cody eats, he has to sit on the kitchen rug. Okay, also bevor der Cody was zu essen bekommt, muss er auf so einem Teppich in der Küche sitzen. Yeah, and if he's hungry, he has to go sit there. And that's how we know. Und wenn er hungrig ist, dann muss er sich auf diesen Teppich setzen und so wissen wir das. But when we put the food down, he can't eat until we say okay. Und wenn wir das Futter hinstellen, dann darf er nicht essen, solange wir es nicht sagen. It's not like, you know, real streng or something. It's just like the way it is, you know. Es ist keine sehr strenge Erziehung, aber so ist es. Wait, just wait there and put the food down and okay. Also muss einfach abwarten. Now one time about 4 years ago, I forgot to say okay. Und vor ungefähr 4 Jahren habe ich vergessen, das okay zu geben. And I left the room and came back like 7 minutes later. Und ich bin aus der Küche raus und bin dann ungefähr 7 Minuten später wiedergekommen. Und er hat immer noch gewartet. So I thought last night and I would Friday night I would test him. Und am Freitag habe ich mir gedacht, ich prüfe ihn. Because I forgot to give him dinner, weil ich vergessen habe, ihm Abendessen because zu geben. Mary wasn't around. Weil die Mary nicht da war. So it was already 9 o'clock at night, and also es war schon 9 am Abend. He was already making noises. Und er hat schon irgendwie Geräusche gemacht. And the situation was perfect. Und die Situation war einfach because perfekt. Because in the refrigerator he had his favorite food. Weil im Kühlschrank war sein Lieblingsfutter. Raw horse meat. Rohes Pferdefleisch. Nice and bloody. Schön blutig. He loves it. Er liebt es. And so the setting is perfect, and so I set it up. Also das ganze Drumherum war einfach perfekt, und deshalb habe ich es gemacht. He did pretty good. Er hat ganz gut abgeschnitten. What you realize in this video is Cody really is just human too. Und was in diesem Video ganz gut rauskommt, ist, Cody ist auch nur ein Mensch. Okay, so let's watch the video and learn something. Also schauen wir uns das Video an. See, last week you thought Cody was perfect. Also letzte Woche dachten wir, Cody ist perfekt. But this week you realize he's just human too. Aber diese Woche kommen wir drauf, er ist auch nur ein Mensch. Okay, I found a video from about New York City. Ich habe ein Video gefunden. It was made in New York City. Es ist in New York aufgenommen worden. There's like 100,000 people who at some time in the year live on the street. Es geht um 100.000 Menschen, die zu irgendeinem Zeitpunkt auf der Straße leben. It's like over a million homeless people. Es gibt ungefähr 1 Million obdachlose Menschen. But they have places where they can stay. Aber es gibt eben Orte, wo sie hin können. But about 100,000 people literally sleep on the street. Aber für ungefähr 100.000 Menschen triftest du, dass sie wirklich auf der Straße leben, zu irgendeiner Zeit im Jahr. So this is another video about being tested. Das ist kein Video, wo es ums Prüfen geht. It's a short video. Es ist nur ein kurzes Video. Life is a test. Das Leben ist eine Prüfung. Jesus said, "When you did it to the least of these, you did it to me." Jesus hat gesagt, was du dem Geringsten angetan hast, das hast du mir getan. And they answered, "When did we do that to you?" Und sie haben gefragt, wann ist das passiert? When were you hungry? Wann warst du hungrig? When were you thirsty? Wann warst du durstig? When did we invite you in? Wann haben wir dich eingeladen? He said, "When you did it to the least of these, you did it to me." Und er hat geantwortet, wenn ihr es irgendeinem gegeben habt, dann habt ihr es mir gegeben. So life is a test. Also das Leben ist eine Prüfung. God is using every circumstance to test us in some way. Und Gott verwendet alle Umstände, um uns auf irgendeine Art und Weise zu prüfen. Probably the most famous test in the Bible is found in Genesis chapter 22. Und der berühmteste Test oder die berühmteste Prüfung in der Bibel findet sich im 1. Mose 22. Slide 5. It says this, now it came about after these things that God tested Abraham. Und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham. In the Greek translation of the Hebrew Bible, in der griechischen Übersetzung der hebräischen Bibel, which is called the Septuagint, die Septuaginta, that word tested is our word that we were using, parosmos. Dieses Wort prüfen ist genau dieses Wort, das wir uns vorher angeschaut haben. God tested Abraham. Gott hat Abraham But notice geprüft. It says after these things. Aber es heißt nach diesen Dingen. After what things? Nach welchen Dingen? Well, chapter 21. Das steht im Kapitel 21. Isaac is born. Isaac wird geboren. Like promised. Wie verheißen. And then Isaac begins to grow up. Und dann wird Isaac erwachsen. And God makes Abraham a promise. He reaffirms the promise in verse 12. Und Gott macht Abraham eine Versprechung oder eine Verheißung. And says, your descendants will be blessed through Isaac. Und er sagt, deine Nachkommen werden gesegnet sein durch Isaac. All your descendants will come through Isaac. All deine Nachkommen werden über Isaac kommen. Blessing to the nations, Genesis 12, will come through Isaac. Segen über die Nationen durch Isaac. God reaffirms the promise. Und Gott wiederholt diese Verheißung. But then time passes. Aber dann vergeht die Zeit. Goes by. Sie vergeht. And it came about after these things. Und es geschah nach diesen Dingen. May have been a couple of years, maybe a number of years. Vielleicht sind einige Jahre vergangen. Could have been even 20, 30, 40 years later. Vielleicht 20, 30 oder 40 Jahre später. Some scholars say that Isaac could have been 40, 42 years old when he was being offered. Manche Schriftgelehrten sagen, dass Isaac vielleicht 40, 42 Jahre alt war. Let's go to the next verse. God says, "Take now your son, your only son, whom you love, Isaac, and offer him there as a burnt offering." Und Gott sagt, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaac, und opfere ihn dort als Brandopfer. But God makes no reference to the promise. Und Gott bezieht sich hier nicht mehr auf die Verheißung. He just says, take the son you love and go and offer him to me. Er sagt einfach, nimm den Sohn, den du liebst, und opfere ihn. Next, verse 5. So Abraham came to the mountain. Und Abraham ging auf diesen Berg. Where God told him to go. Wo Gott ihm aufgetragen hatte, and hinzugehen. He also had servants with him. Und er hatte auch ein paar Diener mit ihm. And he says to the servant, stay here with the donkey, and I and the lad will go over there, and we will worship and return to you. Und er hatte eben auch einige Diener dabei, und zu denen hat er gesagt, bleibt ihr mit den Eseln hier. Ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. We will worship and return to you. Wir werden anbeten und zu euch zurückkehren. Very important. Das ist sehr wichtig. Let's go further. Verse 12. Vers 12. God says, do not stretch out your hand against the lad, for now I know that you fear God. Gott sagt, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen, denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest. Since you have not withheld your son, your only son, from me. Da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Now I looked at that and I thought, what do you mean you know now? Und ich habe mir das angeschaut und habe mich gefragt, was heißt das? Ich habe erkannt. God knows everything. Gott weiß doch alles. It says in Jeremiah 1:5 that he knew me before I was even born in the womb. In Jeremia heißt es, er hat mich noch gekannt, bevor ich noch geboren war. So what do you mean I know now? Und was heißt dann, denn ich habe God jetzt erkannt? Already knew Abraham. Gott hat Abraham doch schon he gekannt. Knows our hearts. Er hat sein Herz gekannt. But that word know is the word yada. Aber dieses Wort für ich weiß jetzt oder ich erkenne jetzt ist, same word in Genesis 4:1, ist das hebräische Wort yada, where it says that Adam knew Eve and she conceived a child. Ist dasselbe Wort für in 1. Mose zwischen Adam und Eva, wo es heißt, die beiden haben sich erkannt und ein Kind geboren. So now I know you intimately. I intimately, experientially know that you fear me. Und es heißt eigentlich, jetzt erkenne ich dich, jetzt kenne ich dich ganz intim und ich weiß, dass du mich fürchtest. Through a circumstance. Durch einen Umstand. I mean, God could have skipped all of creation. Ich meine, Gott hätte einfach die ganze Schöpfungsgeschichte auslassen können. In all the pain and nonsense. He could have skipped all the nonsense. Er hätte das alles weglassen all können. The wars and everything. Die den ganzen Unsinn, die Kriege. And we could have simply been before him in heaven. Und wir hätten einfach vor ihm im Himmel sein können. And he gives out rewards and says, you know, I skipped the nonsense, but I know your hearts. Er hätte einfach sagen können, okay, ich belohne euch, ihr seid alle hier, und wir hätten uns den ganzen Blödsinn ersparen können. You know my heart? Oh yeah, you're a warrior. You're courageous. You're a man of faith. Du kennst mein Herz? Ja, ja. Really? Du bist ein Krieger. Du bist ein. I was just born 5 minutes ago. I was just created 5 minutes ago. Ja, ich bin erst vor 5 Minuten geboren worden. God is a person. He wants to know us experientially, intimately through situations. Und Gott möchte uns durch Situationen, durch Erfahrung kennenlernen. But now let's go to the book of Hebrews and see how the writer of Hebrews interprets this. Und jetzt schauen wir zu Hebräer, wie der Autor des Hebräerbriefes das interpretiert. Hebrews 11:17. By faith Abraham, when he was tested, parazo, offered up Isaac. Durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde mit diesem griechischen Wort parazo, den Isaac dargebracht. Next verse. And Abraham, who had received the promises in Genesis 21, und Abraham, der die Verheißungen in 1. Mose 21 empfangen hatte, was now offering up his only begotten son, of whom it was said, in Isaac your descendants shall be called. Brachte jetzt den einzigen Sohn dar, über den gesagt worden war, in Isaac soll deine Nachkommenschaft genannt werden. So now what? Also was jetzt? Is God confused? Ist Gott irgendwie verwirrt? Did he forget? Hat er vergessen? That he promised me this? Was er mir versprochen hat? Or did he change his mind? Oder hat er seine Meinung geändert? Something is going on here. Aber irgendwas stimmt nicht. Next verse. But Abraham considered that God is able to raise people even from the dead. Indem Abraham dachte, dass Gott auch aus den Toten erwecken könne. And this word consider is something that we need to have in our lives. Und dieses Wort für denken, für dachte, das brauchen wir in unserem Leben. Because this is where God is bringing us in the test. Weil dahin will uns Gott führen in jeder Prüfung. Because God is seemingly going to contradict himself in our lives. Denn Gott wird sich widersprechen in unserem Leben. Seemingly. Also es wird so aussehen, als ob. There's so many promises in the Bible. Es gibt so viele Verheißungen in der Bibel. And then we look at our life. Und dann schauen wir auf unser Leben. And we think, what in the world? Und wir denken, was ist da los? Seek ye first the kingdom of God and he will add everything to you. Sucht zuerst nach dem Königreich Gottes und alles andere wird euch gegeben werden. Look at my life. Schaut euch mein Leben an. But Abraham didn't go there. Aber Abraham ist nicht so weit gegangen. Abraham didn't say God must have forgot or God must have changed his mind. Abraham hat nicht gedacht, er muss es vergessen haben oder er muss seine Meinung geändert haben. Abraham considered something. Abraham hat sich etwas gedacht. He was thinking. Er hat sich gedacht. Wow, I got to offer up Isaac. Okay, ich muss jetzt den Isaac opfern. That means I got to kill him and burn him. Das heißt, ich muss ihn töten und dann. He's not going to be nothing but smoke and ashes. Und dann wird er einfach nur Asche sein. What about the promise? Aber was ist mit der Verheißung? All my descendants. Meine ganzen Nachkommen. Blessing to the nations. der Segen für die Nationen. It's got to come through Isaac. Der wird durch Isaac geschehen. I got to think about this. Ich muss mir das echt überlegen. I got to really think about this. Ich muss das durchdenken. You know what? Weißt There's du was? Only one thing that could happen. Ich glaube, es gibt nur eine Sache, die hier passieren könnte. God's gonna raise him from the dead. Er wird ihn von den Toten auferstehen He's lassen. Got to. Das muss einfach There's so sein. No other solution. Es gibt keine andere Lösung. He's gonna raise him from the dead. Er wird ihn von den Toten auferwecken. That's what he's gonna do. Das wird er machen. And so he went and he was going to sacrifice him. Und so hat er die Sache fast durchgezogen. Er wollte ihn opfern. He ties him up. Er hat ihn dort angebunden. Isaac says, where is the offering? Und Isaac fragt, wo ist das Opfer, das eigentliche? God will provide. Und Abraham antwortet, Gott wird uns versorgen. They get up there and then he says, put your hands behind your back. Und sie gehen darauf und er sagt, gib deine Hände hinter den Rücken. Just trust me, just trust me. Vertrau mir. He's tying him. What are you doing? Just trust me. Und er fesselt ihn und sagt, vertrau mir. And he puts him on the altar. Und er legt ihn auf den Altar. Hey, Dad, what are you doing? Papa, was machst du da? I told you, God will provide the offering. Ich habe doch gesagt, Gott wird uns versorgen mit dem are Opfer. Are you serious? Meinst du das ernst? I'm telling you, God provided the offering. Ich sag's euch, Gott hat das Opfer vorbereitet. Abraham pulls out his knife. Abraham nimmt sein Messer raus. Is ready to slice his throat. Ist bereit, seine Kehle durchzuschneiden. And then start the fire. Und dann das Feuer anzumachen. And as he picks up the knife to slice his throat. Und als er das Messer schon ansetzt, he hears a voice say, "Don't touch the boy. Don't touch the lad." Hört er eine Stimme, die sagt, greif ihn nicht an. Now I know. Jetzt weiß ich. That you fear me. Dass du mich fürchtest. But what was God really saying? Aber was wollte Gott eigentlich wirklich sagen? Did God really know that he feared him or loved him? Hat Gott wirklich gewusst, dass er ihn fürchtet oder liebt? Because he was willing to lose Isaac? Weil er bereit war, Isaac zu verlieren? Because Abraham wasn't thinking like that. Weil Abraham hat nicht so gedacht. Abraham didn't think I'm going to lose Isaac. Abraham hat nicht gedacht, dass er ihn verlieren würde. Abraham was thinking I'm going to see the greatest miracle ever seen before. Abraham hat gedacht, ich werde gleich das größte Wunder überhaupt in der Geschichte Because God erleben. Made me a promise, weil Gott mir eine Verheißung gegeben God hat. Doesn't break promises. Und er bricht seine Versprechen nicht. So I'm figuring it like this. Deshalb denke ich mir das jetzt so. I'm gonna cut his throat and I'm gonna burn him. Ich werde ihm die Kehle durchschneiden und ich werde ihn verbrennen. And then God's gonna bring him back from und dann the dead. Wird ihn Gott wieder auferwecken. That's a sight to see. Das möchte ich sehen. And that's what he was believing. Und das hat er geglaubt. Because he said to the servant, weil er zu den Dienern gesagt hat, you watch the donkey. Passt auf die Esel auf. We're gonna go up and worship the Lord. Wir gehen rauf auf den Berg und beten an. And when we're done, we're gonna come back. Und wenn wir zurück sind, dann werden wir zurückkommen, wir beide. The both of us are gonna come back. Wir beide. He believed God was gonna raise him from the dead. Abraham hat fest geglaubt, dass er ihn von den Toten auferwecken wird. So what God was not God. The issue of losing Isaac was not even an issue. Also diese Idee, den Isaac zu verlieren, das war gar kein Thema. And I don't think that that's what impressed God. Und ich glaube auch nicht, dass das ist, was Gott beeindruckt hat. I think what impressed God was the fact that Abraham was convinced he would not lose Isaac. Was Gott beeindruckt hat, war, dass Abraham davon überzeugt war, dass er Isaac nicht verlieren würde. That they would come back down together. Dass sie beide gemeinsam den Berg wieder runterkommen würden. And then God says to him, "Now I know you fear me." Und dann sagt Gott zu ihm, jetzt weiß ich, dass du mich fürchtest. Why? Because he would make this great sacrifice. Warum? Weil er dieses große Opfer darbringen würde. If you talk to Abraham and say, "Abraham, man, you are wow. I mean, talk about faith, man." Wenn wir mit Abraham sprechen könnten und wir würden ihn fragen, wow, du und dein Glaube. Like I could never sacrifice my son. Ich könnte meinen Sohn nie opfern. It would break my heart. Es würde mir das Herz brechen. My son. Meinen Sohn zu verlieren. Abraham was like, I wasn't intending to lose my son. Und Abraham würde sagen, ich habe gar nicht vorgehabt, ihn zu verlieren. I was intending to see the greatest miracle ever take place. Ich habe vorgehabt, ein großes Wunder zu sehen. I knew he was going to raise him from the dead. Ich habe einfach gewusst, dass er ihn wieder zurückbringen würde. He had to. He made a promise to me. Er musste das so machen, weil er hat mir das versprochen. And when we go into situations, und wenn wir in Umstände, Situationen every situation reingehen, that we go into is a test. Jede Situation, in die wir reingehen, ist so eine Prüfung. Whether it's at work, in der Arbeit, or in the family, in der Familie, or with my personal identity or whatever, oder mit meiner Identität, the way I feel about myself, oder die Art, wie ich mich fühle, my financial situation, meine Finanzen, my political situation, meine Einstellung zur Politik, whatever it is, was auch immer. God wants us to consider, take a moment and consider. Gott möchte, dass wir einen Moment nachdenken und überlegen, what he has told us, was er uns eigentlich gesagt hat. Because what he tells us, denn das, was er uns sagt, he will test us on. Das darüber oder das wird er auch prüfen. And what a sad thing to go into circumstances and not have a promise. Und was für eine traurige Geschichte, wenn wir in Situationen reingehen ohne eine Verheißung. Can you go to slide 19? This is a great verse. Das ist echt ein toller Vers. I've known this verse since I was like 19. Ich kenne den schon seit ich 19 bin. Psalm 119:11. I have hidden your word in my heart. Ich habe dein Wort in meinem Herz verborgen. That I might not sin against you. Auf dass ich nicht an dir sündige. God gives us a word. Gott gibt uns ein Wort. And he wants us to hide it in our heart. Und er möchte, dass wir es in unserem Herzen tragen. Like Mary did with Jesus. Wie Mary das mit Jesus gemacht hat. Where were you, son? We looked everywhere for you. Wo warst du, Sohn? Wir haben überall nach dir gesucht. Really? Echt? Didn't you know? Hast du nicht gewusst? I had to be about my father's business. Ich musste bei den Geschäften meines Vaters sein. And she hid those words in her heart. Und sie hat diese Worte behalten. In Revelation chapter 2 and 3. In Offenbarung 2 und 3. The Holy Spirit is always speaking. Da spricht der Heilige Geist immer. 7 times it says in those 2 chapters. 7-mal heißt es in diesen 2 Kapiteln. He that has an ear, let him hear what the Holy Spirit is saying. Der ein Ohr hat, soll hören, was der Heilige Geist sagt. To the churches. Zu den Gemeinden. Let him hear. Lass sie hören. And the Holy Spirit wants to speak to each one of us. Und der Heilige Geist möchte zu jedem von uns sprechen. When we open our Bible during the day. Wenn wir unsere Bibel öffnen während des Tages. Or when we just think about a verse that comes to mind in the car. Oder wenn wir im Auto sitzen und an irgendeinen Vers denken, der uns einfällt. We take that verse like chewing tobacco and we put it on the side of our teeth. Like chewing tobacco. Kautabak. Just suck on that thing, like. Versuch einfach drauf rumzukauen. Couple hours, just suck on that. Einfach ein paar Stunden lang drauf rumzukauen. Seek ye first the kingdom of God, and all these things will be added to me. Trachtet zuerst nach dem Königreich Gottes, und alle anderen Dinge werden euch zufallen. Just chew on that for a couple hours. Kaut einfach mal drauf rum. Oh, what things? All these things. How will God add these things? Wie wird er uns diese Dinge zukommen lassen? Will they be supernatural? Werden sie übernatürlich zu uns kommen? They will be supernatural. Das werden sie. Abraham believed for a miracle that had never happened. Abraham hat an ein Wunder geglaubt, das es vorher noch nicht gegeben hat. The only solution, Sarah. Die einzige Lösung, Sarah. God's gonna raise him from the dead. Er wird Isaac von den Toten auferwecken. That's impossible. Das geht nicht. He can't. God can do anything. Gott kann alles tun. But we've never seen anyone. We've never heard of anybody coming from. Aber wir haben sowas noch nie gesehen, und wir haben auch von niemandem gehört, dem das passiert ist. So what? Ja und? It has to be. Das muss so sein. What else could it be? Was könnte es sonst sein? He wants me to offer Isaac, but then he's going to use Isaac as a human being. Er will, dass ich den Isaac opfere, aber auf der anderen Seite will er ihn verwenden für meine Nachkommen. So we make considerations. Also stellen wir Überlegungen an. We know that everything works to the good for those who love God. Wir wissen, dass alle Dinge zum Guten wirken für die Gott lieben. We actually know that God is working them to the good for those who love him. Wir wissen eigentlich, dass Gott am Werk ist und alles für uns zum Guten wirkt. And then we're in circumstances that say, well, things don't seem to be working for me. Und dann sind wir in Umständen, wo wir denken, die arbeiten irgendwie nicht für mich. And God wants us to make some considerations. Und Gott möchte, dass wir ein paar Überlegungen anstellen. How could God bring this about? Wie könnte Gott das zu einer Lösung führen? I also always think about the basement, you know? Ich denke immer an den Keller. I need a half a million euro to finish the basement. Ich brauche eine halbe Million Euro, um den Keller fertig zu machen. So many needs around. You don't want to spend another 10 euro in the basement, you know? Und es gibt so viele Bedürfnisse, und da will man irgendwie nicht noch 10 Euro in den Keller stecken. Then I start to consider. Und dann fange ich an zu überlegen. I knew a friend in the city, a pastor. Ich habe einen Freund, einen anderen Pastor gekannt. He's not in Vienna anymore. Er ist jetzt nicht mehr in Wien. And he was sitting in his office one day. Und er ist eines Tages in seinem Büro gesessen. And this guy walks in like from Indonesia or Pakistan or somewhere, you know, way far away. Und irgendein Mann läuft dann in sein Büro rein aus Indonesien oder Pakistan. Hello, I am a businessman from the Far East. Und er sagt: Hallo, ich bin ein Geschäftsmann. And I am a Christian. Und ich bin Christ. And I am just passing through Vienna. Und ich komme einfach gerade durch Wien And durch. I want to give my tithe. Und ich möchte meinen Zehnten geben. To you. Dir. How much is it? Wie viel ist das? It's 500,000 Euro. 500,000 Euro. And I give you another 500,000 tomorrow. Und ich gebe dir morgen nochmal 500,000. We just have. You can either go to the bank with me now, or I bring it back tomorrow. Also du kannst jetzt mit mir zur Bank oder ich komme morgen nochmal. Here's the lesson. Und das ist das, was ich. Go to the bank. Tell you. Was man daraus lernen kann, geht zur Bank. You know why he didn't come back the next day? Weil er nämlich am nächsten Tag nicht wiedergekommen ist. Geh auf die Bank. If you forget everything else tonight, go to the bank. Vergiss alles andere an dem Tag. 500,000 Euro. 500,000 Euro. The guy just walked out. Und der Mann ist dann einfach wieder raus. God can do anything. Gott kann alles machen. Cody can go to the bathroom tomorrow outside the church and I can find a 500,000 Euro right there as he's digging the hole. Cody könnte draußen Geld finden und ich könnte ihm nachgehen und dort das Geld finden. God brings us into circumstances where we need a miracle. Und Gott bringt uns in diese Umstände hinein, wo wir ein Wunder brauchen. We have to consider who he is. Wir müssen da überlegen, wer er ist. Now he said this. Er hat das gesagt. The circumstances are saying that. Die Umstände sagen das. I gotta do a little considering here. Das muss ich irgendwie ein bisschen überlegen. God can do all things. Gott kann doch alles. What can God do? Was kann Gott eigentlich? Maybe I'm just gonna find that money. Vielleicht werde ich das Geld einfach irgendwo Maybe finden. I'm gonna buy a lottery ticket. Vielleicht werde ich ein Los kaufen. But I'm not gonna doubt the promise. Aber ich werde nicht an der Verheißung zweifeln. And this is what was so awesome about Abraham. Und das ist das, was so toll ist an der Geschichte He von would Abraham. Not doubt the promise. Er hat einfach nie an dieser Verheißung gezweifelt. It wasn't even a question. Es war nicht mal eine Frage für ihn. He was confident, and this is why God said, und er war absolut treu und deshalb hat Gott gesagt, Now I know jetzt that weiß you ich, dass du mich, dass because, du mich fürchtest. Because You were so focused on the promise. Weil du dich so konzentriert hast auf diese Verheißung. And this is how much God treasures his word. Und das ist die Art, also für Gott ist sein Wort so wertvoll. This is why we need to gather promises. Deshalb müssen wir die Verheißungen sammeln. And hide them in our heart. Und sie mit uns herumtragen. And when we go into circumstances. Und wenn wir in diesen Umständen drinnen sind. To start to consider. Einfach anfangen zu überlegen. To think higher. Höher oder auf einer anderen Ebene denken. Can you go to slide 2? This is a verse that has always lifted me out of distress. Das ist ein Vers, der mich immer aus Schwierigkeiten rausgeholfen hat. Psalm 61:2. Psalm 61:2. From the end of the earth I call to you when my heart is faint. Vom Ende der Erde rufe ich dir zu, weil mein Herz verzagt. Lead me to the rock that is higher than I. Du wolltest mich führen auf einen hohen Felsen, der höher ist als ich. I am distressed. Ich habe Schwierigkeiten. And I am analyzing everything. Und ich analysiere alles. Why did this happen? Warum ist das passiert? Where did this come from? Wo kommt das her? What should I do? Was soll ich jetzt machen? How did I get into this? Wie bin ich überhaupt How hierher gekommen? Will I get out of this? Wie werde ich da rauskommen? Who can help me? Wer kann mir helfen? What about this? Was ist mit dem? What if that happens? Was ist, wenn das passiert? When you can't sleep and you're just thinking. Und du kannst nicht schlafen und du denkst und denkst und denkst. And you say, God. Und du sagst, Gott, I'm going to read Psalm 61. Ich werde jetzt Psalm 61 lesen. I call to you because my heart is faint. Ich rufe zu dir, weil ich bin verzagt. Lead me to the rock that is higher than I. Führe mich zu dem hohen Felsen, der höher ist als ich. Bring me to considerations that are supernatural. Bring mich zu Überlegungen, die übernatürlich sind. I don't want to think like how can I sacrifice Isaac? This is ridiculous. Ich möchte nicht drüber nachdenken, wie ich Isaac opfern soll. How's it gonna work then? What is my wife gonna think? Was wird meine Frau denken? What are the neighbors gonna think? Was werden die Nachbarn denken? I'm gonna be arrested for murder. Ich werde wegen Mord angeklagt werden. My servants will be afraid of me. Die Diener werden Angst haben vor mir. Lead me to the rock that's higher. Führe mich zu dem Felsen, der höher ist als ich. Okay, let's consider something higher. Lass uns auf einer anderen Ebene drüber nachdenken. What is God doing here? Was macht Gott hier? I've often confessed in very difficult situations. Ich habe in vielen sehr schwierigen Situationen Father, I thank you. Gott gesagt, Vater, ich danke dir. That you are taking me higher than I ever thought you wanted to take me. Danke, dass du mich an eine höhere Stelle geführt hast, als ich mir das jemals vorgestellt hätte. Because before every mountain there's a valley. Denn vor jedem Berg gibt's ein Tal. Psalm 23. Psalm 23. Though I walk through the valley of the shadow of death. Obwohl ich wandere durch das Tal der Finsternis. I will fear no evil. Werde ich mich nicht fürchten. For you are with me. Denn du bist bei mir. And some of us just need to pray, God, lead me to considerations that are higher than I. Manchmal müssen wir vielleicht einfach beten, führe mich zu Überlegungen, die auf einer höheren Ebene sind. And this will generate, it will activate thankfulness. Und das wird zu Dankbarkeit führen. I'm sure that Abraham was a little bit excited about this in a way. Ich bin mir sicher, dass Abraham aufgeregt war in irgendeiner Art. I mean, he had killed probably thousands and thousands of sheep and goats, so it wasn't an issue about slicing the throat. Ich meine, er hatte vorher schon sehr viele Tiere, Schafe getötet, also es war jetzt nicht das Thema, jemandem die Kehle durchzuschneiden. Maybe he was a little nervous about it, but vielleicht war er ein bisschen nervös davor. I think he was excited about what God was going to do. Aber ich glaube, er war aufgeregt, was Gott tun würde. And when we pray, lead me higher. Und wenn wir beten, führe mich an eine höhere Stelle. We begin to think about things that God that are easy for God to do. Dann denken wir an Dinge, die für Gott leicht sind. We had a meeting about the cellar. Wir hatten eine Besprechung, wo es um das Kellerprojekt ging. Ungefähr vor einem Jahr. And when we started it, I thought, for some stupid reason, I thought we could do the cellar for 25,000 euro. I just thought, you know. Und irgendwie habe ich gedacht, wir könnten das Kellerprojekt mit 25.000 Euro durchführen. Maybe we could have if we did it my way. Vielleicht hätten wir das auch können, wenn wir es auf meine Art gemacht hätten. Suddenly there's an architect and there's Baupolizei and all these people unnecessary. Und auf einmal gibt's einen Architekten und die Baupolizei und die sind alle unnötig. And suddenly we had all these like things we had to do. Und dann hatten wir auf einmal diese Auflagen, was wir alles machen mussten. So we had a Baumeister and all these different kind of official people and. Dann hatten wir einen Baumeister und diese offiziellen Leute. And the Baumeister's in our church. He works for free, you know. Und der Baumeister, der geht in unsere Gemeinde und arbeitet freiwillig. And he pays for a lot of the material too. Und er zahlt auch für einiges Material. He says to me, he says, Rob. Und er hat gesagt, Rob. It's gonna cost more than 100,000. I'm guessing about 300. Und er hat gesagt, es wird mehr als 100.000 Euro kosten, wahrscheinlich 300.000. And then he says, I'm going to figure the whole thing out and I'll tell you exactly how much it's going to cost. Und dann hat er gesagt, er wird das genau berechnen und wird mir sagen, wie viel es ausmacht. So we had a meeting down upstairs. Und dann hatten wir noch eine Besprechung oben. And he handed out all these sheets of paper. Und er hat ganz viele Zettel ausgeteilt. And his final sum was 625,000. Und seine Summe war dann 625,000 Euro. And as everybody looked at this, they just went, und alle, die auf diesen Zettel geschaut haben, denen ist der Mund offen geblieben. Are you kidding me? Ist es dann ernst? He said, this is conservative. Er hat gesagt, das ist noch das Minimum. And everybody was so sad. Und alle waren so traurig. But you know what? I wasn't sad. Und ich war nicht traurig. Because I was considering supernatural things. Weil ich habe Überlegungen angestellt, die I was remembering my friend who got that gift for half a million. Ich habe mich erinnert an die Geschichte von meinem Freund, der einfach aus dem Nichts diese 500.000 Euro bekommen hat. So I said this. I said, you know what? Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was? This is a happy day. Das ist ein schöner Tag. Because I didn't realize how much our basement would be worth. Denn ich habe gar nicht verstanden, wie viel unser Keller im Ende wert sein wird. It's gonna bring the value of the whole building up. Also das ganze Gebäude wird am Ende viel mehr wert This sein. Is a great day. Das ist ein toller Tag. Because somebody could win a lottery ticket tomorrow. Denn wir könnten in der Lotterie gewinnen. I don't say to do that, but you know, if ich God leads you to. Ich sage nicht, ihr sollt es machen, you aber. Know, we're not supposed to gamble, but if. Wir sollen ja nicht unbedingt spielen. Also, wenn du für eine kleine Weile gesündigt hast und du gewonnen then hast, just ask God for forgiveness and dann bitte ihn einfach um Vergebung. Give a nice portion to the cellar, und know? Gib ein bisschen was her für das Kellerprojekt. Lead me to the rock that's higher than I. Führe mich zu dem Felsen, der höher ist als ich. Whatever your circumstance is, and all of us have a circumstance. Egal in welchen Umständen du bist und jeder von uns ist in irgendeinem Umstand. What could God do in this? Was könnte Gott in diesem Umstand tun? And let your mind go there. Und lass deinen Geist dorthin gehen. What could a supernatural, almighty God possibly do in this circumstance? Was könnte ein allmächtiger, übernatürlicher Gott in so einer Situation tun? And you know what will happen? Und wisst ihr, was passieren wird? You will find the way of escape. Ihr werdet den Ausweg finden. Not out of the situation, nicht aus der Situation raus, but a way of escape in the situation. Sondern einen Ausweg in der Situation selbst. You're different. You've escaped. You've escaped the stress of the circumstance, even though you're still in the circumstance. Und das heißt, du wirst den Stress, den du in dieser Situation empfindest, da wirst du einen Ausweg finden, obwohl du noch in dem Umstand drinnen bist. I'm telling you, it works. Und das funktioniert. So, let's pray. Father in heaven, Vater im Himmel, thank you for loving us enough to test us. Danke, dass du uns so sehr liebst, dass du uns prüfst. It says those that you love, you test in Hebrews 6. Es heißt in Hebräer 12, die du liebst, wirst du prüfen. Maybe there's somebody here tonight. Vielleicht ist jemand heute hier. If you died tonight, where would you go? Wenn du heute sterben würdest, wo würdest du hingehen? Do you know where you would go? Weißt du, wo du hingehen würdest? Maybe you don't know. Vielleicht weißt du es nicht. Jesus died on the cross. Jesus ist am Kreuz gestorben. Shed his blood. Er hat sein Blut vergossen. As the Lamb of God. Als Lamm Gottes. In our place. An unserer Stelle. And he is offering eternal life as a gift to anyone. Und er schenkt das ewige Leben her jedem, der es haben will. It comes through a simple prayer. Und es kommt auf ein einfaches Gebet an. Pray this simple prayer tonight. Bete dieses Gebet mit mir. Jesus. I believe in you. Ich glaube an dich. Forgive me. Vergib mir. And come into my life. Und komm in mein Leben. Can you say those words? Kannst du diese Worte aussprechen? Jesus. I believe in you. Ich glaube an dich. Thank you for dying for me. Danke, dass du für mich gestorben bist. Come into my life. Komm in mein Leben. I want you to be my Lord. Ich möchte, dass du mein Herr bist. And my Savior. Und mein Retter. Maybe there are some people here who have received a promise and it hasn't come to pass yet. Vielleicht sind einige Leute heute hier, die eine Verheißung und eine Versprechung bekommen haben und sie hat sich noch nicht erfüllt. And maybe you even got confirmations from a brother or a sister. Vielleicht hast du sogar eine Bestätigung bekommen von Geschwistern. And you are encouraged to believe. Und du hast Hoffnung, zu glauben. But it still didn't happen yet. Aber es ist immer noch nicht eingetreten. Let's just go before the Lord together. Lass uns einfach vor Gott gehen damit. Jesus, we thank you. We know that your ways are higher than our ways. Jesus, wir danken dir. Wir wissen, dass deine Wege höher sind als unsere. And we think of Joseph. Wir denken an Joseph. When he was 17 years old, he dreamt a dream that his family, his brothers and his parents would bow down to him. Und er hatte mit 17 Jahren einen Traum, dass seine Brüder und seine Eltern sich vor ihm niederknien würden. And he told that dream and they mocked him and they hated him because of it, his brothers. Und er hat von diesem Traum erzählt und ist ja ausgelacht worden von seinen Brüdern. And then he went into 13 long years of being a slave and being in prison on false accusation. Und dann folgten 13 Jahre, in denen er eingesperrt war, obwohl er nichts verbrochen hatte und ein Sklave war. And he didn't understand. Und er hat es nicht verstanden. But you see the big picture. Aber du hast das große Bild. And you were testing him. Du hast ihn geprüft. And you were forming character in him. Du hast seinen Charakter geformt. Through the tests. Durch die Prüfungen. So that when you would bring that promise to pass, he would be the man that he needed to be. Dass wenn diese Verheißung eintreten würde, dass er genau der Mann sein würde, der er sein sollte. And God, we know and we believe that there are no shortcuts. Und Herr, wir wissen und wir glauben, dass es keine Abkürzungen gibt. But that you are allowing us to trust you even when we don't see the result. Und wir glauben einfach, dass wir dir vertrauen können, auch wenn wir das Ergebnis noch nicht sehen. And so I just sense that there are people here who need that encouragement once again. Und ich glaube einfach, dass Leute hier sind, die diese Ermutigung nochmal brauchen. And I said it to the youth. Und ich sage das zur Jugend. Today. That God wants to go deeper with you. Dass Gott einfach in die Tiefe gehen möchte mit euch. Because if you want to be a 10-story house, you need a deep foundation. Denn wenn ihr ein 10-stöckiges Gebäude werden wollt, dann braucht ihr ein gutes Fundament. Than if you're just going to be a 3-story house. Als wenn ihr nur ein 3-stöckiges Gebäude werden wollt. And God has really great things for you. Gott hat echt tolle Dinge für euch vorbereitet. Just like he did for Joseph. Genauso wie für Josef. But your character has to be in proportion to your gift. Aber dein Charakter muss in einer guten Balance stehen zu dem, was dir bevorsteht. To your gift. Zu deinem Talent, zu deiner Gabe. Yeah. And so let him take you deeper. Also erlaube es, dass er mit dir in die Tiefe geht. And let him dig up the foundation. Und lass ihn dein Fundament ausgraben. And let him make the foundation go deeper. Und lass es zu, dass dein Fundament stark und tief wird. So that he can build higher. Dass er auf dir aufbauen kann, hoch hinaus. And trust him for the timing. Und vertraue ihm bei der Zeit, wann diese Dinge geschehen werden. And often God allows us to totally give up. Und oft lässt es Gott auch zu, dass wir vollkommen aufgeben. Just like Abraham gave up and Sarah. So wie Abraham und Sarah aufgegeben haben. When they didn't see Isaac. Als sie Isaac nicht gesehen haben, als sie nicht gesehen haben, dass er kommen würde. When they had to wait so long for him. Als sie so lange auf ihn warten mussten. And that's when then God comes through. Das ist genau der Zeitpunkt, wo Gott durchkommt. God, help us to keep our eyes on you. Gott, hilf uns, dass wir unsere Augen auf dich gerichtet halten. And trust you. Und dass wir dir vertrauen. And trust that you are a good God. Und dass wir darauf vertrauen, dass du gut bist. And that you never break your promise. Und dass du nie deine Verheißungen brichst. Because you can never lie. Weil du niemals lügen würdest.